Пошел нахуй, сука, осуди калашатат. Ишь брохай фани, отцу фотя, дика, гоб мит фарат. Ишь мешал сейс мит нуга, дон дроль мит по иблу табак. Дацу ein fetten Tipp, коллег, дамит сил он не балат. Фар им CLS gemietet mit El Capo Gringo. Wir werden größer, bra, im Kofferraum sind 20 Kilo. Ach, geh beiseite, Pico, die Szene ist mein Groupie. Ich geb mir nur noch Darby und trage nur noch Gucci. Capital, hey slow. Bingo Capital, hey slow.